Banker, Manager und Politiker auf der ganzen Welt halten sich daran. Die sogenannte Frankfurter Uniform, der klassische Herrenanzug in gedeckten Farben, ist die Arbeitstracht der Leistungsträger der Old Economy. Mit der sogenannten New Economy kommt es Ende der 1990er Jahre zu einem Paradigmenwechsel. Und in der Businesswelt gelten plötzlich neue Kleiderregeln. Wenn man bestimmte Art von Kleidung trägt, Jeans, Turnschuhe und ein Sweatshirt und damit arbeiten geht, dann verkörpert man ja auch, ich bin mit Leib und Seele und als ganzer Mensch und immer eigentlich auch bei der Arbeit. Selbst wenn ich so aussehe, als wäre ich jetzt privat oder als wäre ich in der Freizeit, das ist ununterscheidbar. Und das ist ja genau das, was die New Economy, die neue Arbeitswelt auch zunehmend erwartet, nämlich dass wir immer arbeiten, aber immer auch Spaß haben beim Arbeiten. Also dass es irgendwie nicht mehr unterscheidbar ist, ob wir arbeiten oder Spaß haben. Und das ist auch eine Norm.